Neuntens, Sexualität und Schwangerschaft. Die Sexualität ist die verbreitetste Ebene, auf der die Menschen sich mit dem Thema der Polarität übend auseinandersetzen. Hier empfindet jeder sein Unvollkommensein und sucht nach dem, was ihm fehlt. Er vereinigt sich körperlich mit seinem Gegenpol und erlebt in der Vereinigung einen neuen Bewusstseinszustand, den er Orgasmus nennt. Diesen Bewusstseinszustand empfindet der Mensch als Inbegriff von Glück. Er hat nur einen Nachteil. Er lässt sich zeitlich nicht halten. Diesen Nachteil versucht der Mensch durch Häufigkeit auszugleichen. So kurz auch jedes Mal dieser Augenblick des Glücks sein mag, so zeigt er dem Menschen, dass es für unser Bewusstsein noch Zustandsformen gibt, die qualitativ unserem normalen Bewusstsein weit überlegen sind. Dieses Glücksgefühl ist es auch, das den Menschen letztlich nicht zur Ruhe kommen, das ihn zum Suchenden werden lässt. Die Sexualität enthüllt bereits die erste Hälfte des Geheimnisses. Vereinigt man zwei Polaritäten, sodass sie eins werden, breitet sich das Glücksgefühl aus. Glück ist demnach Einheit. Es fehlt uns nur noch die zweite Hälfte des Geheimnisses, die uns verrät, wie man in diesem Bewusstseinszustand, in diesem Glück, auf Dauer verweilen könnte, ohne wieder daraus zurückzusinken. Die Antwort ist einfach. Solange die Vereinigung der Gegensätze nur auf der körperlichen Ebene vollzogen wird, der Sexualität, ist auch der resultierende Bewusstseinszustand, der Orgasmus, zeitlich begrenzt, denn die Ebene des Körpers unterliegt dem Gesetz der Zeit. Von der Zeit wird man allein dadurch frei, dass man die Vereinigung der Gegensätze auch im Bewusstsein vollzieht. Gelingt mir auf dieser Ebene die Einheit, habe ich ewige, das heißt zeitlose Glückseligkeit erreicht. Mit dieser Erkenntnis beginnt der esoterische Pfad, der dementsprechend im Osten auch Yoga-Pfad genannt wird. Yoga ist ein Sanskrit-Wort und heißt so viel wie Joch, zu vergleichen mit dem lateinischen Wort Jugum, gleich Joch. Das Joch verbindet immer eine Zweiheit zur Einheit. Zwei Ochsen, zwei Eimer und so weiter. Yoga ist die Kunst, die Zweiheit zu vereinigen. Da die Sexualität das Grundmuster des Weges in sich enthält, es gleichzeitig auch auf einer allen Menschen zugänglichen Ebene darstellt, wurde die Sexualität in allen Zeiten immer gerne zur analogen Darstellung des Weges benutzt. Noch heute bestaunt der verblüffte Tourist an östlichen Tempeln die, wie er meint, pornografischen Darstellungen. Doch wird hier die sexuelle Vereinigung zweier Götterfiguren benutzt, um das große Geheimnis der Conjunctio Oppositorum, der Vereinigung der Gegensätze, symbolisch darzustellen. Es gehört zu den Besonderheiten der christlichen Theologie, im Laufe ihrer Entwicklung zeitweise die Körperlichkeit und damit auch die Sexualität dermaßen verteufelt zu haben, dass wir als Kinder einer christlich geprägten Kultur gerne aus Sex und dem geistigen Weg große, unversöhnliche Gegensätze konstruieren wollen. Natürlich war den Christen die sexuelle Symbolik nicht immer fremd, wie beispielsweise die Braut-Christi-Lehren zeigen. In so mancher sich für esoterisch haltenden Gruppe wird dieses Gegensatzdenken von Fleisch und Geist noch immer fleißig gepflegt. In solchen Kreisen verwechselt man grundsätzlich Transmutieren mit Verdrängen. Auch hier würde es genügen, den esoterischen Grundsatz wie oben, so unten zu verstehen. Daraus folgt auch, was der Mensch unten nicht kann, schafft er oben nimmermehr. Wer also sexuelle Probleme hat, sollte sie auch auf der körperlichen Ebene lösen, anstatt sein Heil in der Flucht zu suchen. Die Gegensatzvereinigung ist auf den höheren Ebenen noch viel schwieriger. Von dieser Stelle aus gesehen mag es vielleicht verständlich sein, warum Freud fast alle menschlichen Probleme auf die Sexualität reduzierte. Dieser Schritt hatte durchaus seine Berechtigung und hat nur einen kleinen Formfehler. Freud und alle, die genauso denken, unterließ den letzten Schritt von der Ebene der konkreten Manifestation zum dahinterstehenden Prinzip. Sexualität ist eben nur eine mögliche Ausdrucksform des Prinzips Polarität bzw. Gegensatzvereinigung. In dieser abstrahierten Form könnten wohl auch Freuds Kritiker zustimmen. Alle menschlichen Probleme lassen sich auf die Polarität reduzieren und auf den Versuch, die Gegensätze zu einen. Diesen Schritt ging letztlich C.G. Jung. Doch richtig bleibt bestimmt, dass die meisten Menschen die Probleme der Polarität zuerst auf der Ebene der Sexualität erlernen, erleben und bearbeiten. Hier liegt auch der Grund, warum Sexualität und Partnerschaft den Hauptkonfliktstoff für den Menschen liefern. Es ist das ach so schwierige Thema Polarität, das den Menschen so lange bis zur Verzweiflung treibt, bis er den Punkt der Einheit gefunden hat.